Wir haben für Sie, liebe Freunde, auch geistliche Musik berühmter Meister aufgenommen. Felix Mendelssohn Bartholdy ist der Komponist dieser herrlichen Musik zu Worten der Heiligen Schrift. Wilfried Mann setzt hier sein ganzes Können ein. Berge weichen und Hügel ihn fallen, aber deine Gnade. Nun hören Sie das Wetzlarer Terzett mit Helene Hermes als Sopranistin. Mit tiefer Empfindung tragen die Sänger das Lied vor: Herr, beuge mich. Herr, beuge mich, wie du das Korn, das Gölbe beugst, im Morgenhauch durch deines Heiligen Geistes Wind. Was schön ist, muss nicht unbedingt bekannt sein. Sicherlich gefällt Ihnen dieses Lied unserer Kontraaltistin Christel Menzel, auch wenn Sie es noch nicht kennen sollten. Was im Herzen tief verborgen, Herr, mein Gott, beleuchte du. All mein Denken, all mein Sorgen, lasst, Brüder, euer Herz erglühen. Diesen Aufruf, Gott zu loben, singt mit schönem, vollen Klang der Männerchor Dardenderschen. Erst kurze Zeit arbeitet Ria Deppert mit an unseren Schallplatten. Sie hat sich sogleich begeisterte Freunde erworben. Hier singt sie mit dem Quartett das frohe Loblied »O Jesus, Name so groß und schön«. Zum Gutes tun ruft uns das beliebte Duett Elsa und Ernst August Eicker auf. Kannst dein Lächeln nur erneuern, nur ein Kinderherz erfreuen, halt nichts Gutes für zu klein, denn die Tage eilen hin, eilen hin. Ernst August Eicker ist auch der Dirigent des großen gemischten Jugendchores »Wir singen für Jesus«. Die Sänger stehen zu ihrem Namen. Das Lied, das sie hier singen, ist ihr Bekenntnis. Im letzten Teil dieses Querschnittprogramms musiziert die Jugend. Sie hören zunächst Henna Gladen, der sich auf seiner Gitarre selbst begleitet mit dem Lied »Gott ist mein Hort«. Gott ist mein Hort, er birgt mich gut, ein starker Fels im wilden Sturm. Fest steht, er braust auch hoch die Flut, ein starker Fels im wilden Sturm. Ja, Jesu will nicht trauen, denn er ist mein Fels. Nur noch einmal der Jugendchor »Wir singen für Jesus«, diesmal als Gitarrenchor. Das Lied »Wir sind junge Menschen« wird schon in vielen Jugendkreisen mit Begeisterung gesungen. Wir wollen es sagen, wir sagen es gern. Wir haben den Heiland, wir haben den Herrn, Jesus Christus. Auf der dunklen Lebensbahn. Hören Sie zum Schluss, wie der Chor der Sing- und Gitarrenfreizeit der Bibelschule Adelshofen frisch und fröhlich musiziert. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Freunde, und hoffen, dass wir Ihnen durch dieses kleine Programm einige gute Hinweise geben konnten.